Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Liebe Freunde, wenn wir es nicht verzählt haben, ist das heute die 50. Sendung. Jetzt habe ich Ihnen schon seit geraumer Zeit alles Mögliche über das Universum erzählt. Über die Sonne und die Sterne und die Monde und die Ringe und die dunkle Materie und die leuchtende Materie und über die Milchstraßen und über die Runden und die Scheiben. Wir haben uns gedacht, zur 50. Sendung mal ein richtiges Brecherthema. Also nicht eines, wo Sie anfangen zu brechen, sondern wo man sich mal an was ranwagt, an was Neues heranwagt, an was eigentlich Uraltes. Denn ich habe eigentlich bis jetzt Ihnen ja noch nie erzählt, warum die Welt so ist, wie sie ist. Und das ist das heutige Thema. Warum ist die Welt so, wie sie ist? Ja, also ein richtig großes Thema. Ja. Ein Thema, das die Philosophie schon seit langem beschäftigt. Und natürlich ein Thema, wo Sie denken würden, jetzt ist er durchgeknallt. Jetzt hat er völlig einen an der Mattscheibe. Naja, Sie ahnen schon, wie das jetzt werden wird. Ein Physiker erzählt Ihnen naturgemäß etwas über Physik. Warum ist die Welt so, wie sie ist, ist die Frage, die sich ein Physiker in der Tat stellt. Wenn er nämlich raus ins Universum guckt und sich die Frage stellt, warum haben wir es mit einer Welt zu tun, in der überhaupt irgendetwas Strukturiertes vorhanden ist? Also warum gibt es Sterne, Planeten, Milchstraßen und dergleichen? Können Sie sich das vorstellen, dass man so eine Frage beantworten kann? Nun, worauf will der Physiker in mir hinaus? Er will darauf hinaus, jetzt habe ich hier nur zwei Hände, aber ich habe ja eine Reihe von Fingern. Es gibt insgesamt vier elementare Wechselwirkungen im Universum. Vier. Also, Schwerkraft, ist klar, ne, die hält uns auf dem Boden, mich auch zurzeit. Elektromagnetische Kraft, das ist die Sache mit der Steckdose. Ne? Wenn Sie also mal so einen Nagel in die Steckdose halten, werden Sie sie spüren. Ist klar. Kernkraft ist die Kraft, die die Kerne im Innersten zusammenhält. Und eine Kraft, die nennt man die schwache Kernkraft. Eine Kraft, die für wesentliche Dinge verantwortlich ist, nämlich für den radioaktiven Zerfall. Diese vier Kräfte dominieren alles, was im Universum existiert. Sie bestimmen sogar, was existiert. Jetzt gibt es ein ganz großes Geheimnis. Nehmen wir mal die Kernkraft. Also das ist die Kraft, die die Kerne zusammenhält. Also hier, Protonen und Neutronen werden zusammengehalten. Sagen wir mal, die Kernkraft hat die Stärke 1. Dann hat die elektromagnetische Kraft nur noch ein Hundertstel dieser Stärke. Und die Schwerkraft nur noch ein 10 hoch minus 40. Das ist so gut wie überhaupt nichts mehr. Die Schwerkraft ist also unglaublich viel schwächer als die Kernkraft. Die Schwerkraft ist aber dafür verantwortlich, dass Sterne funktionieren. Sie haben ja sicherlich schon x-mal gelesen, dass das Universum insgesamt expandiert, also auseinanderfliegt. Wie kann das sein? Ja. Wie kann das sein? Also wie kann es sein, dass alles auseinanderfliegt und es trotzdem Inseln gibt, in denen Struktur entsteht? Und das ist ja das, was wir sehen. Die Welt, in der wir leben, ist ja eine Welt, die im Wesentlichen leer ist. Abgesehen davon, dass es Inseln gibt, in denen Materie strukturiert ist. Die blödsinnigsten Inseln, würde ich mal sagen, also die unordentlichsten Inseln, sind die Milchstraßen selber. Das ist ein Gas, Feierabend. Aber in diesen Inseln selber drin gibt es Struktur, die ist viel komplexer. Nämlich der Stern. Der ist schon viel, viel, viel dichter. Und um Sterne herum, nicht um viele, aber vielleicht um einige, gibt es Planeten. Da ist die Materie noch deutlicher strukturiert. Und manchmal gibt es auf Planeten Leben. Das heißt, die Materie wird immer strukturierter und strukturierter und strukturierter. Obwohl das Universum auseinanderfliegt. Das kann überhaupt nicht sein. Und dass es etwas gibt, was dieser allgemeinen Expansion entgegenstrebt, das ist die Schwerkraft. Die Schwerkraft ist also nicht nur dafür verantwortlich, dass Sterne überhaupt zusammenfallen können, sondern dass überhaupt irgendwas existiert. Ja? Ansonsten wäre hier alles gleich, alles. Und zwar alles wäre so ein homogener Gasdurchgang. Die Welt ist also so, wie sie ist, weil die Schwerkraft so stark ist, wie sie ist. Frage Nummer 1. Und deswegen müsste ich eigentlich Römisch 1 dahinter klemmen. Denn ob wir das heute in einer Viertelstunde schaffen, weiß ich nicht. Frage Nummer 1. Was passiert, wenn ich an der Gravitationsfeinstrukturkonstante herumdrehe? Also, wenn ich die Schwerkraft ein wenig verändere. Was passiert? Werden Sie sagen, naja, Schwerkraft ist die Sache, die morgens mit dem Aufstehen zu tun hat, komme ich schwerer aus dem Bett. Richtig. Sie kommen überhaupt nicht mehr aus dem Bett. Es gibt sie gar nicht. Wissen Sie warum? Weil die Schwerkraft definiert, mit welcher Geschwindigkeit im Innern die Kernfusionsreaktionen ablaufen. Wieso? Nun, weil die Schwerkraft dafür verantwortlich ist, wie stark der Druck auf die innere Maschine ist. Wenn also die Schwerkraft nur ein winziges bisschen stärker wäre, dann würden diese Fusionsreaktionen im Sternkern, im Kern eines Sterns, so schnell ablaufen, dass die Sterne in 0, nix ihr Zeug verbraten hätten. Mit anderen Worten, wir haben bei der Schwerkraft, wenn wir mal dieses eine Rädchen hier nehmen, ne, guter Konjunktiv, nehmen, wenn wir das machen würden, gäbe es keine Sterne, die lange genug leben können, damit auf einem Planeten innerhalb von 4,5 Milliarden Jahren endlich mal ein intelligentes Lebewesen auftritt. Verstehen Sie? Ist das klar? Wir haben gar keine andere Möglichkeit. Die Schwerkraft ist sozusagen festgedreht. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Nehmen wir ein Beispiel, zum Beispiel die elektromagnetische Kraft. Ist ja die elektromagnetisch, Plus und Minus. Ja? Da gibt es die schweren Protonen, unwahrscheinlich schwer. Die sind 2000 mal schwerer als das Elektron. Das Elektron trägt die negative Ladung, das Proton trägt die positive Ladung. Viel schwerer. Dieses winzige Teilchen da draußen, dieses Elektron, ja, wäre, wenn die elektromagnetische Kraft ein bisschen anders wäre, nämlich etwas schwächer wäre, zum Beispiel, oder etwas stärker wäre, je nachdem, würde das Elektron entweder in den Atomkern komplett reinfallen oder es würde alles auseinanderfallen. Der Kern würde gar nicht zusammenhalten, denn im Atomkern, ich will das nochmal sagen, im Atomkern sitzen Protonen zusammen. Protonen sind positiv geladene Teilchen, die sich eigentlich abstoßen. Dass der Atomkern aber zusammenhält, hat etwas damit zu tun, dass die Kräfte Kernkraft, die alles zusammenhält, und die elektromagnetische Kraft, die natürlich gleiche Ladungen abstößt, dass die austariert sind. Also weshalb ich mich jetzt hier so echauffiere. Wenn wir an diesen vier Grundkräften rumdrehen, dann stellen wir fest, und jetzt halten Sie sich fest, wir haben so gut wie keine Variationsmöglichkeiten in den elementaren Grundkräften in diesem Universum. Wenn wir an den verschiedenen Naturkräften herumdrehen, verschwinden wir. Die Welt ist so, wie sie ist, weil diese Kräfte im Universum, diese vier elementaren Kräfte, und ich habe bis jetzt eigentlich nur über zwei gesprochen, die dritte habe ich mitgenommen, bei der vierten, da sollten wir vielleicht noch mal eine extra Sendung drüber machen, weil das ist verschärft. Wenn wir diese drei nur nehmen und ein bisschen dran rumdrehen, wir verschwinden sofort. Wir haben überhaupt keine Möglichkeit, ein Universum zu haben, in dem Lebewesen existieren können. Unsere molekularen Wechselwirkungen, die also jetzt zum Beispiel sich bei mir abspielen, während ich Ihnen das jetzt hier erzähle, ne? Die Ionenkanäle, die bei mir oben im Großhirn jetzt befeuert werden, nicht? Das ist ja auch aufregend, so eine Fernsehsendung zu machen, oder hier die Temperatur und so weiter, alles wird ja bei mir biochemisch, bei Ihnen ja auch geregelt, wenn Sie jetzt nicht schon eingeschlafen sind. Also all diese Dinge vollziehen sich, weil elektromagnetische Kräfte am Werk sind. Chemie ist eine Sache der Elektronenhüllen. Und die Elektronen, wie die sich um die Atomkerne herum bewegen, liegt an den elektromagnetischen Kräften. Man kann das alles genau ausrechnen. Hat man erst in den letzten 10, 15 Jahren richtig angefangen. Und wenn man das alles aneinander vorüberziehen lässt, dann ist es in der Tat so, dass man nur mit dieser Kombination von Naturkräften diese Welt machen kann, in der wir existieren. So, jetzt sehe ich schon, also ist mir klar, dass natürlich im Hinterkopf jetzt einiges zusammenkommt, ja. Wir haben es mit einer Welt zu tun, die nur so sein kann, weil sie so ist. Das ist ja die Katze, die hat sich ja völlig in den Schwanz gebissen. Das gibt es doch gar nicht. Eine andere Welt, die könnte natürlich überhaupt nicht anders sein. Oder doch? Gibt es in einer anderen Welt vielleicht doch Lebewesen? Und wenn ja, wie könnte denn eine andere Welt funktionieren? Und da zeigt sich wieder ein unglaubliches Geheimnis, dem wir als Naturwissenschaftler letzten Endes gar nicht wirklich auf die Spur kommen können. Das ist nämlich die Frage: Wie hat das eigentlich alles angefangen? Also mit anderen Worten, was war denn davor? Was war denn dafür verantwortlich, dass irgendwas am Anfang sich so eingestellt hat, sind Sie noch da, sich so eingestellt hat, dass diese fundamentalen Naturkräfte überhaupt in die Welt kamen? Die hätten ja auch irgendwie sein können. Und auch da muss man wieder eines sagen. Ein ordentliches Universum, also jetzt eines, was ich jetzt, sagen wir mal, gemacht hätte als Theoretiker, wäre ein symmetrisches Universum geworden. Nicht? Also am Anfang war ja alles Energie. Und Energie und Masse, ne, ist ja die Einstein-Geschichte, ist ja dasselbe. Also, ein energiereiches Photon kann sich verbinden und daraus werden zwei Teilchen. Ne? Also ein Gamma-Quant zum Beispiel, also hochenergetische Strahlung, macht ein Teilchen und ein Antiteilchen, genau. Wenn also zwei, diese Teilchen und Antiteilchen wieder zusammengehen, wird daraus wieder Energie. Die Tatsache, dass in diesem Universum überhaupt irgendwas übrig geblieben ist, denn in diesem Universum gibt es quasi nur Materie, aber keine Antimaterie, bedeutet Folgendes. Da muss eine unglaubliche, naja, wie soll man sagen, Dreck, ein unglaublich kleiner Dreckeffekt am Anfang ist übrig geblieben. Denn in einem ordentlichen Universum, in dem die Naturkräfte absolut symmetrisch sind, hätte es für jedes Teilchen ein Antiteilchen gegeben. Mit anderen Worten, ein Teilchen, ein Antiteilchen gibt Energie. Feierabend. Wie kann es also sein, dass wir übrig geblieben sind? Ja. Auch das, dieses Einregeln, das ist alles innerhalb einer unglaublich kurzen Zeit nach dem Big Bang entstanden. Dieses Einregeln, dass am Ende Materie übrig geblieben ist, hängt davon ab, wie die Naturgesetze beschaffen sind. Die Kraftgesetze zwischen geladenen Teilchen, die Kraftgesetze zwischen Massen, nämlich der Schwerkraft, die Kraftgesetze zwischen den Teilchen, die die Kerne aufbauen, die Form dieser Kraftgesetze hat darüber entschieden, dass aus diesem Universum was geworden ist. Nämlich in dem Fall mindestens wir, was immer das auch bedeuten mag für ein Universum. Jetzt will ich Ihnen zum Abschluss noch ein Mirakel erzählen. Also, in diesem Universum, in unserem Universum, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, gibt es ja schwarze Löcher. Und schwarze Löcher, das sage ich Ihnen, das ist ein ganz großes Mirakel. Was da nämlich passiert, das kennen Sie alle, wenn Sie zu Hause einen Globus haben, ist was Fürchterliches. Wir nehmen die Raumzeit, ne? Das ist diese vierdimensionale Geschichte. Wir nehmen die Raumzeit, die ist ja brettflach, wenn kein Stern drin ist. Jetzt legen wir einen Stern rein, der Stern verbiegt die Raumzeit. Ne? So eine schwere Masse macht die Raumzeit, krümmt sie. Wenn aus diesem Stern ein schwarzes Loch wird, ne, das passiert ja schon mal bei einem sehr schweren Stern, dann schließt sich die Raumzeit um dieses schwarze Loch komplett. Das bedeutet, ein ehemals flacher Raum ist komplett um eine Kugel herum geschlossen worden. Und nun sagt uns die Mathematik, es geht nicht. Das kennen Sie von Ihrem Globus. Nehmen Sie einfach ein flaches Blatt Papier und versuchen Sie das komplett auf eine Kugel zu projizieren. Es bleiben immer zwei Punkte übrig. Der Nordpol und der Südpol. Deswegen ist der Globus immer oben und unten aufgehängt. Nicht? Das bedeutet, bei dem Kollaps, bei der Entstehung eines schwarzen Loches, gibt es in der Raumzeit einen Punkt oben und einen Punkt unten, in dem, hat ein Kollege geschrieben, stößt die Natur an die Übernatur. Denn dort kann kein Raum und keine Zeit sein. Sie ahnen schon, weshalb ich da also hinten in Römisch 1 dazu geschrieben habe, dieses Thema, warum ist die Welt so, wie sie ist, ja, das ist fast unerschöpflich und wird uns noch x-mal beschäftigen. Ich bin nur sehr froh darüber, dass wir mal angefangen haben, darüber zu reden, weil es gab eine ganze Reihe von Leuten, die das von mir wissen wollten. Jetzt gucken wir uns mal in den nächsten Monaten an, was ich noch alles so zusammentrage. Das ist nämlich ein heißes Thema, was in den Naturwissenschaften extrem stark diskutiert wird. Und eines wollte ich Ihnen noch sagen. Man sollte Gott nicht nach dieser Welt beurteilen. Das war nur ein Versuch, der nicht gelungen ist. Aber es muss ein Meister sein, wer sich solche Schnitzer leisten kann.